Das Heldenepos der Nibelungen findet nicht hier seine Erfüllung, sondern auf dem Wege Irings. Die tatsächlichen Begebenheiten, von denen das Nibelungenlied Kunde gibt, sind, obwohl sie sich auf das 4. oder 5. Jahrhundert der Westgoten und Merowinger beziehen, doch viel älter. Wenn auch Siegfried als ein merowingischer König in einem Jagdwettkampf ermordet worden sein soll, eines magisch-symbolischen Todes der Eingeweihten, der Archetypen starb, so reichen doch die Sagen der Edda und die Nibelungendichtung weiter zurück als in dieses Jahrhundert, und es kommen darin kosmische Ereignisse zum Ausdruck. In der Edda bezieht man sich auf die Nibelungen als die Niflungar aus Niflheim oder Nebelland stammenden Wesen, einem Lande im Inneren der Erde, wo die Toten, die verschwundenen Hyperborea sind. Es ist dies eine Geschichte der Geschehnisse vor derjenigen der jetzigen Erde, es sind Heldentaten der Götter, der Außerirdischen. Darin wird erzählt vom Prolog zur Geschichte der Menschen, von deren Verstofflichung, von der Götterdämmerung und der Möglichkeit der Wiederkehr auf dem Wege des rechtsdrehenden Hakenkreuzes. Sie gehören zum Cordon Dorado, dem goldenen Band. Meinem Verständnis nach kommen sie den Ereignissen des hyperboreischen Ursprungs näher als die arischen Heldensagen Indiens. Siegfried und Krishna vollbringen gleichermaßen übermenschliche Taten, denn sie bewahren die solare Weisheit, die wirkliche Überlieferung vom vorlunaren, vorchristlichen und vorsemitischen Abendlande. Das Nibelungenlied ist eine initiatische, von Eingeweihten verfasste Dichtung. Wenn darin Gott oder die Götter nicht angerufen werden, dann nur deshalb, weil die Darsteller in diesem Epos selbst Götter sind. Zweifellos gibt es noch andere Dichtungen jener Zeit und ähnlichen Ursprunges, die man so auslegen kann, wie zum Beispiel der Rosengarten und die Legende von Tristan und Isolde, verfasst in Mittelhochdeutsch. Das Heldenlied der Nibelungen liegt auf einer anderen Ebene als die Heldenepen jener Zeit, wie das Rolandslied und das spanische Nationalepos vom Cid. Das wird auch von ihrem spanischen Übersetzer anerkannt, trotz seiner katholizistischen Bemühungen, von denen er in seinen Anmerkungen einen klaren Beweis gibt. Dass es dort eine Verkahlung, einen Schlüssel, einen Trovar Clues, ein esoterisches Geschehnis gibt, das sich auf etwas anderes als auf rein irdische Ereignisse bezieht, zeigt uns jener Held Iring auf, den man im Nibelungenlied den Hurtigen nennt, den zum Begehen eines Verrates Unfähigen. Für die alten Germanen war die Milchstraße Irings Weg. Man weiß nicht, ob Goethe das Nibelungenlied so verstanden hat. Bekannt ist, dass er es schließlich liebte und es im Alter wiederholte Male las. Die Symbole sind viel zu geistvoll, um rational zu sein. Wenn wir einen Abgrund hinunterstürzen und der Cordon Dorado, das goldene Band, fast nicht mehr sichtbar ist, dann sind es nur die Mythen und die Symbole, die aus dieser Gottferne zu uns sprechen. Man hat gesagt, dass die Symbole zu intelligent sind, um intellektuell oder rational sein zu können. Otto Rahn schreibt, unter Mythos ist die Offenbarung aus einer weit zurückliegenden Epoche zu verstehen, wo der Mensch noch unmittelbar mit der Macht der göttlichen Welt verbunden, von ihr durchdrungen war. Wenn die heiligen Bilder und mythischen Gestalten das Produkt einer Fantasie sind, dann ist dies jedoch nicht die Fantasie des Menschen, sondern von etwas Göttlichem, das sich in ihm durch die Poesie verinnerlicht. Der mythische Mensch liefert sich der kosmischen Einbildungskraft der Imagination aus. Die Pilger ohne Weg und Ziel. Das Pferd der Templer hieß Turkoman. Die Templer saßen stets zu zweit zu Pferde. So sind sie auf ihrem Siegel abgebildet. Es zeigt das zweipolige Gesetz des Baphomet, seine zwei Gesichter, eines nach hinten und das andere nach vorn gerichtet, in zwei Dimensionen, zwei Parallelwelten blickend. Als Herren des mächtigsten Heeres im Abendland kämpfen die Templer selbst nicht. Die dominikanische Inquisition nimmt die Verfahren gegen sie in die Hand. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts werden Jacques de Molay, der sichtbare Großmeister des Ordens, und Gottfried von Charnay, dem Scheiterhaufen, überliefert, nachdem sie alle Erklärungen widerrufen hatten, die ihnen unter Tortur abgezwungen worden waren. Der Ort, an dem sie verbrannt wurden, befindet sich heute ungefähr am Pont Neuf in Paris, unweit der Isle de la Cité, auf einer anderen kleinen Insel, die sich damals dort befand, wo hinter das Standbild Friedrichs des Vierten steht. Man sagt, dass Molay vor seinem Tode schrie, dass er den Papst Clemens V. innerhalb von 40 Tagen vor dem Richterstuhl der Höchsten fordere und den König noch in jenem Jahre ebenfalls. Der Papst stirbt innerhalb dieses Zeitraumes und Philipp der Schöne stürzt von seinem Pferde und stirbt ebenfalls kurze Zeit darauf. Was wird aus den Templern? Sie verschwinden mit derselben Schnelligkeit, mit der sich der Orden entwickelt hatte. Einige Templer suchen in den spanischen Orden von Calatrava und Montesa Zuflucht, andere wiederum in den portugiesischen Orden von Christus und von Poseidon. Das Kreuz auf der portugiesischen Fahne ist das Templerkreuz. Der Orden von Montesa wird von Jakob II. Von Aragon gegründet, um einen Teil des Vermögens der Templer nach Spanien retten zu können. Papst Clemens V. wollte dem nicht zustimmen, sein Nachfolger Johannes XX. Jedoch verfügte es mit einer Bulle, dem päpstlichen Dispens vom 10. Juni 1317. Der König stiftete dem Orden das Schloss von Montesa im Königreich von Valencia. Am 22. Juli 1319 wird der Orden von Montesa in der Kapelle des Palacio Real von Barcelona gegründet, der sich an die Ordensvorschriften des Ordens von Calatrava hält. Sein erster Großmeister war Wilhelm de Eville. Eine gewisse Anzahl Templer wird in Schottland von Robert Bruce aufgenommen, der sie in die initiierte Laienbruderschaft der Dombaumeister eingliederte. Hieraus ist dann wohl die Großloge von Herodom, was Erbe bedeutet, entstanden, der Ursprung der Freimaurerei des schottischen Ritus, wie behauptet wird, ohne dass man es beweisen kann. Die überlebenden Templer, die ohne Weg und Ziel umherwandern und sich auf den Landstraßen des mittelalterlichen Europas verborgen halten, sind wie die Druiden aus früheren Zeiten, wie die Katharer und wie die Hitler-Anhänger unserer Zeit. Die geheimen Anführer sind von den Göttern errettet und aus dieser Welt in einem Feuerwagen wie Enoch und Quetzalcoatl enthoben worden, um ein Abreißen des Cordon Dorado, des goldenen Bandes, zu verhindern. Und diejenigen, die weiterhin auf dieser Erde wandeln, sind die geopferten Helden, damit das Feuer weiterglühe, damit das Symbol die Zeiten überdauere und damit nichts vergeben gewesen sei und es aus dem vergessenen Blute und dem Leiden der Verbannung heraus wieder erstehe, aus seiner Asche gleich dem Vogel Phönix. Denn die Farbe des Blutes kann man nicht vergessen, sie ist so rot, so eindringlich rot. Das initiierte Sühneopfer im Tiefpunkt des Kali-Yuga heißt Rudolf Hess, der Gefangene des Mythos.